Städte. Hier in meines Vaters Städte find mich ein betrübter Geist. Hier in meines Vaters Städte find mich ein betrübter Geist. Ein betrüter Geist fehlt mir.